Die erste Sonne auf dem Gipfel und der letzte Schnee schmilzt ab. Überall spürst Leben. Komm, es wird der schönste Tag. Toddle-ay, oh, ey, oh. Toddle-ay, der schönste Tag. Vögel fliehen in die Heimat, über den Winter wohnst weit vor. Alles kommt aus den Löchern und wir schauen, was der Frühling tut. Toddle-ay, oh, ey, oh. Was sie draußen in der Welt grad tut. Zeit. Ja, äußert Zeit sein. Und für uns ist jetzt so weit. Das Rost spritzt hin, der Sonne entgegen wie nie. Denn äußert Zeit sein. Nimmer erwarten, wir müssen aus ins freie Feld. Ohne Schuhe, liegen barfuß, leg uns unter das Himmelszelt. Toddle-ay, oh, ey. Und ich brauch gar keine große Welt. Als wenn nix anders gefehlt hat, du und die und kornest uns. Nur mit dir mag ich leben, weiß, wenn morgen nix mehr kommt. Toddle-ay, oh, ey. Und wer weiß schon, was morgen kommt. Denn äußert Zeit sein. Ja, äußert Zeit sein. Und für uns ist jetzt so. Schönes Geben, wo man's schöner leben wie hier.